Kundgabe 5022. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.12.1950. Ermahnung zur Weinbergsarbeit. Verbreiten des Evangeliums. Verbreitet das Evangelium und ich will euch segnen. Die Unkenntnis dessen, was den Menschen zur Seligkeit verhilft, sollet ihr durch eure Arbeit in meinem Weinberg zu wandeln suchen und den Menschen Licht bringen. Ihr sollet sie belehren in meinem Namen. Ihr sollet ihnen nur die göttliche Liebelehre verkünden und sie ermahnen, dieser Lehre gemäß zu leben. Die Menschen sind zu rechten Weltmenschen geworden, die nur danach streben, sich selbst einen Wohlstand zu schaffen und ihres Nächsten nicht mehr gedenken. Sie wissen aber nicht, dass die Ich-Liebe den Tod ihres Geistes bedeutet. Sie wissen nicht, dass der Zweck des Menschen auf Erden ist, durch dienende Nächstenliebe seine Seele zum Ausreifen zu bringen. Und sie wissen nicht, dass sie ihrer Aufgabe nicht im Geringsten nachkommen und daher das Erdenleben erfolglos für die Seele vorübergeht. So ihr nun mein Evangelium unter die Menschen traget, machet ihr sie auch mit ihrer Erdenaufgabe bekannt. Und ihr ratet ihnen und mahnet sie, ihr Leben auszunützen für die Ewigkeit. Ihr bringet dann ein Licht in die Dunkelheit, in der die Menschen dahin wandeln. Und das ist nötig, auf dass sie nicht sagen können, völlig unwissend geblieben zu sein über ihre Ehrenaufgabe. Ihr müsstet als Mensch zu Mensch mit ihnen reden, weil sie die Kirchenlehre schon längst abgetan haben. Ihr müsstet ihnen vorstellen, dass das Erdenleben Mittel zum Zweck, aber nicht Selbstzweck ist. Ihr müsstet sie hinweisen auf ihre Pflichten mir gegenüber, der ich, als ihr Schöpfer und Vater von Ewigkeit, auch Rechte habe an meine Kinder und dem sie sich unterordnen müssen. Erkennen sie mich als ihren Vater an. Stellet ihnen das rechte Verhältnis vor, indem sie zu mir stehen sollen. Erkläret ihnen den Beweggrund für ihr menschliches Dasein und meine unendliche Liebe und Geduld, meine Geschöpfe für ewig zu gewinnen. Stellet ihnen meine Liebe vor und ermahnet sie zur Gegenliebe, die sie mir nur beweisen durch uneigennützige Nächstenliebe. Machet sie auf die Not um sich aufmerksam, wo sie helfend eingreifen können und sollen, wollen sie mein Wohlgefallen erringen. Dann seid ihr rechte Verkünder meines Evangeliums auf Erden. Dann seid ihr meine rechten Jünger, die in meinem Namen rastlos tätig sind, die fortsetzen, was ich auf Erden begonnen habe, den Menschen den Weg der Liebe zu zeigen, den sie unbedingt wandeln müssen, wollen sie selig werden. Ich kann nur durch Menschen zu ihnen reden, und also solltet ihr mir dienen, indem ihr in meinem Auftrag arbeitet an den Seelen, die sich ihres Daseinszweckes nicht bewusst sind, die ich aber nicht verloren gehen lassen will, sondern ihnen helfen möchte durch euch, dass sie Kenntnis erlangen von meinem Evangelium und danach leben. Amen.